Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Geschichte aktuell, vor 25 Jahren, Moskaus blutige Wunde. Die Sowjetarmee marschiert in Afghanistan ein. Eine Sendung von Robert Bark. Die haben uns nur an den Mutterflüchen erkannt, die unsere Jungs pausenlos vor sich hin brüllten. Das war so eine Art Verteidigungsreflex bei denen. Aha, sollte das heißen, hier ist ein eigener Mann. Der 27. Dezember 1979, kurz nach 19 Uhr Ortszeit. In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat der Sturm auf den Darul Aman Palastkomplex begonnen, in dem sich der Präsident des Landes verschanzt hat. Major Michail Ramanov vom sowjetischen Geheimdienst KGB befehligt das Kommandounternehmen der Spezialeinheit Alpha. Sein Auftrag ist klar, der afghanische Präsident Hafizullah Amin ist zu liquidieren. An diesem Unternehmen beteiligt sich auch das sogenannte muslimische Bataillon des sowjetischen Militärgeheimdienstes GRU, das in afghanische Uniformen gesteckt wurde, um die Amin-treuen Wachmannschaften leichter zu überrumpeln. In der unübersichtlichen Situation des Sturmangriffs beschießen sich die sowjetischen Kommandosoldaten aber sogar gegenseitig. Ramanovs Männer führen ihren Befehl ohne zu zögern aus. Sie spüren Amin im zweiten Stock des Gebäudes auf und erschießen ihn. Und zwar kollektiv, wie die Sprachregelung bei der KGB-Einheit Alpha lautet. Es ging so schnell, berichtet Ramanov Jahre später vor Journalisten, sie hätten Amin völlig überrascht. Er trug Unterwäsche. Er versuchte über den Korridor in Richtung Kantine zu flüchten. Ich glaube, er wollte zum Aufzugsschacht. Wir haben vermutet, dass dort vielleicht ein unterirdischer Gang war. Dann, als es vorbei war mit Amin, fing ein lautes Geheul und Jammern all dieser Frauen dort an. Wir verstanden nichts. Nur ein Wort war immer wieder zu hören. Die Trauer über Amins gewaltsamen Tod hielt sich in Grenzen, national wie international. Er war als blutiger Diktator berüchtigt und verhasst. Aber als kurz darauf sowjetische Soldaten aus den mittelasiatischen Sowjetrepubliken Turkmenistan und Usbekistan in Afghanistan einrollten und das Land besetzten, war der Schock groß. Weltweit war die Weihnachtsruhe plötzlich vorbei. US-Präsident Jimmy Carter machte umgehend klar, dass die UdSSR mit ihrer Invasion die internationale Lage schlagartig verändert hatte. Schon wenige Tage später, Anfang Januar, griff er die sowjetische Nummer 1, den damals mächtigsten Mann der UdSSR, den Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Leonid Brezhnev, öffentlich scharf an. Das, was Brezhnev mir antwortete, war völlig unzureichend. Er gab vor, Moskau sei um Hilfe gerufen worden, um Afghanistan vor einer Bedrohung durch ein drittes Land zu schützen. Das war offenkundig falsch, denn Präsident Amin, der die Sowjets angeblich gerufen hat, wurde nach dem sowjetischen Coup ermordet. Brezhnev hat auch behauptet, dass die sowjetischen Truppen abgezogen werden, wenn sich die Lage stabilisiert habe und die Bedrohung Afghanistans vorüber sei. Das, so erklärte Carter, sind für mich unzureichende und irreführende Antworten. Alle Regierungen, fuhr der Präsident fort, müssten der sowjetischen Führung in den nächsten Tagen deutlich zu verstehen geben, dass sie den Weltfrieden weder in Afghanistan noch anderswo verletzen darf, ohne mit schweren politischen Konsequenzen rechnen zu müssen. Nach einer NATO-Ratssitzung, noch in den letzten Dezembertagen 1979, erklärte der damalige Generalsekretär Josef Löns: Bei den Beratungen habe ich erneut meine Überzeugung unterstrichen, dass die bewaffnete sowjetische Aggression gegen Afghanistan eine Verletzung des Völkerrechts sowie eine Bedrohung für den Weltfrieden darstellt. Ich möchte betonen, dass die Sowjetunion damit zum ersten Mal in einem Land außerhalb des Ostblocks ihre Militärmacht so direkt und massiv eingesetzt hat. Knapp 10 Jahre sollte es dauern, bis der letzte sowjetische Soldat das Land am Hindukusch verlassen haben würde. Rund 1,2 Millionen Tote würden zu beklagen sein, davon etwa 14.000 tote Sowjetsoldaten. Zum Jahreswechsel 79-80 hielt aber das Rätselraten zunächst an, weshalb die Sowjetunion sich auf einmal zu diesem Schritt entschlossen hatte und in Afghanistan einmarschiert war. Und bald fiel auch schon das Stichwort Erdöl. Matthias Uhl vom Institut für Zeitgeschichte, Außenstelle Berlin. Sobald die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert war, wurden da natürlich die größten Schreckgespenster an die Wand gemalt von bestimmten westlichen Kreisen. Denn es ging zum einen, bestand halt die Gefahr, dass die man sah, jetzt marschiert die Sowjetunion zum Indischen Ozean durch, jetzt möchte sie endlich einen Zugang an die Ölquellen bekommen, jetzt möchte sie quasi die Ölströme Asiens und Arabiens kontrollieren. Und hier sahen die Amerikaner den eigentlichen Grund zum Eingreifen. Sie wollten halt ihre geopolitische und geostrategische Situation weiter stabilisieren und sahen quasi diese durch die sowjetischen Einmarsch in Afghanistan bedroht, während die Sowjetunion im Prinzip wirklich es eigentlich darum ging, ihren Einfluss in Afghanistan zu sichern. Sie hat also keine weitergehenden Expansionsziele verfolgt. Das zeigt zum einen der doch vergleichsweise geringe Kräfteeinsatz in Afghanistan, dass es also wirklich primär darum ging, Afghanistan von innen her zu sichern und zu stabilisieren und dass auch die eingerückten Truppen zum großen Teil also drittklassig waren und gar nicht auf eine weitere Konfrontation eingerichtet schienen. Der Moskauer Journalist und Militärfachmann Alexander Golz bringt die Entscheidung der sowjetischen Führung auf eine verblüffend einfache Formel, die sich aber in inzwischen veröffentlichten Dokumenten nachweisen lässt. Dieser ganze 10 Jahre andauernde Krieg fand nur deswegen statt, weil ein sehr alter Mann, der für Ideologie zuständige Michail Suslow, einem noch älteren Mann, nämlich Leonid Brezhnev, gesagt hat: Genosse Generalsekretär, noch ein Land, Afghanistan, hat jetzt den Weg des Sozialismus eingeschlagen. Dmitri Olschanski, damals in der sowjetischen Außenpolitik zuständig für Afghanistan, nennt noch einen weiteren Verantwortlichen für den Einmarschbefehl. Ustinov, der die Interessen der WPK vertrat, ja, Generalen müssen Krieg. Чтобы появлялись новые звезды на погонах. В мирное время генерал простой, понимаете, квалификацию теряет, роста нет. Der Verteidigungsminister, Marschall Ustinov, der gehört in allererster Linie dazu. Der habe die Interessen des WPK vertreten, des sogenannten militärindustriellen Komplexes. Generale, so die Erfahrung Olschanskis, Generale brauchen den Krieg, damit neue Sterne auf die Schulterklappen kommen. Im Frieden ist ein General nur ein einfacher Mann, verliert seine Qualifikation, macht keine Karriere. Als entschiedener Gegner des Afghanistan-Abenteuers im Politbüro erweist sich ausgerechnet Juri Andropow, damals der Vorsitzende des Komitees für Staatssicherheit der UdSSR, des KGB also. Noch einmal der Historiker Matthias Uhl. Andropow war sehr bewusst, vor allen Dingen durch die zahlreichen außenpolitischen Kontakte auch des KGB, dass diese Invasion einen massiven Imageverlust für die Sowjetunion bedeuten würde. Das schien Andropow im Prinzip wirklich als einzigen vom Anfang an klar, dass also der Einmarsch das Ende der Entspannungspolitik bedeuten würde, dass eine neue Konfrontationsphase mit den USA beginnen würde. Und er warnte immer wieder vor den politischen Risiken dieses Einsatzes. Aber Andropows Meinung setzt sich nicht durch. Immer öfter ertönt nun für die Soldaten des sogenannten begrenzten Kontingents der sowjetischen Streitkräfte in Afghanistan das Schreckenssignal Kompaniealarm. Wir rücken dort ein im Rahmen einer friedensstiftenden Mission, um mitzuhelfen, das afghanische Volk vor einem möglichen Überfall zu verteidigen. So habe ihr Befehl gelautet, erinnert sich Panzeroffizier Juri Schatalin, der damals im Dezember 79 mit seiner Einheit aus der Sowjetrepublik Turkmenistan über die afghanische Grenze in Richtung der Provinzhauptstadt Herat gerollt war. Irgendwelche Aufträge für Aufgaben im Inneren Afghanistans habe im Übrigen niemand erteilt. Für den Ex-Panzeroffizier Alexander Panchenko war auch sofort klar, weshalb er in Afghanistan kämpfen sollte, der heute in Deutschland lebende Afghanistan-Veteran, zweifel zu Recht, bis jetzt nicht an seinem damaligen Befehl. Damit Amerika nicht neben dem Territorium der Sowjetunion auftaucht. Und als wir nach Afghanistan kamen, fanden wir ein Land vor, das wie im 13. Jahrhundert lebte. Die Bauern dort bestellten ihr Land noch mit Holzpflügen. Kein Fernsehen, kein elektrisches Licht, nichts gab es da. Geheizt haben die so, dass der Rauch durch ein schwarzes Loch in der Zimmerdecke abzog. Rumgelaufen sind die nackt und barfuß. Zuerst waren es ja die Engländer. Und dann haben wir, die Sowjetunion, versucht, die Zivilisation dorthin zu bringen. Alles umsonst. Alles vergeblich. Aber Afghanistan ist spezifisch, ist in seiner langen Geschichte nie für immer von Fremden erobert worden. Selbst viele marxistisch inspirierte Afghanen, die damals mit Hilfe der Sowjetunion den Sozialismus nach Afghanistan hatten bringen wollen, sehen heute ihr Scheitern vergleichsweise nüchtern. So wie Ghulam Mohammed, ein in Moskau im Exil lebender ehemaliger hoher Funktionär der prosowjetischen Khalk-Partei, der sogenannten Volkspartei. Unsere Revolutionäre lernten den Marxismus-Leninismus nach den sowjetischen Filmen, die man bei uns in den Kabuler Kinos zeigte. Und dann wollten sie bei uns dasselbe machen, was man dort sah. Gegner musst du vernichten, sonst hast du keine Ruhe. Aber Afghanistan ist nicht Europa. Jeder tote Feind hat hunderte Angehörige, die dem Staat diesen Tod nie im Leben verzeihen werden. Einen Menschen zu töten, heißt automatisch, hunderte andere Menschen werden zu Feinden, zu unversöhnlichen Feinden des Staates. Aber genau diese Einsicht fehlte dem eben gestürzten, einst selbst durch einen Putsch an die Macht gelangten und wegen seiner blutigen Repressionsherrschaft beim Volk zutiefst verhassten Hafizullah Amin und seinem Regime. Amin hatte merkwürdige Angewohnheiten, weiß sein damaliger sowjetischer Berater Wassili Safranchuk zu berichten und erinnert sich weiter, die Unterdrückungsmaßnahmen etwa hat er sehr virtuos begründet. Er bezog sich dabei auf Stalin und sagte uns, na was ist denn, hat vielleicht der Genosse Stalin seine Revolution mit weißen Handschuhen gemacht? Die Mullahs sagen, es liegt nur in Allahs Hand, die Armen reich und Reiche arm zu machen. Wenn wir, so weiß der Ex-Funktionär und Moskau-Exilant Ghulam Mohammed heute, dies künstlich ändern wollen, dann heißt das, wir handeln gegen den Willen Allahs. Und den breiten Widerstand gegen solch ein Projekt bekamen er, seine sowjetisch unterstützten Mitstreiter sowie die Invasoren der Sowjetarmee jahrelang nicht unter Kontrolle. Wachabteilung. Richt euch. Die Überlebenden der diensttuenden Schicht melden sich zurück. Es meldet der Stellvertreter des Abteilungskommandanten, Leutnant Mersichin. Ich wünsche Gesundheit, Genosse Kommandeur. Die Kriegsführung war grausam auf beiden Seiten. Und am stärksten litt die Zivilbevölkerung. Mehrere Millionen Flüchtlinge wurden am Ende gezählt. Aber schon im Januar 1980... wenige Tage nach dem sowjetischen Einmarsch hatte sich der afghanische Widerstand formiert. Und damals schon prophezeite Azimullah Mujaddedi, der Sprecher der afghanischen Nationalen Befreiungsfront. We can fight a guerrilla war. We can do a lot other things, you know. Ja, ganz sicher können wir einen Guerillakrieg führen. Wir können eine Menge andere Dinge tun, die wir hier öffentlich nicht erwähnen können. Aber Sie werden es eines Tages in den Nachrichten hören, dass die Russen große Schwierigkeiten bekommen werden, Afghanistan zu unterwerfen. Denn die Russen sollen nicht glauben, dass Afghanistan ein hilfloses Land ist oder dass die Nation und ihre religiöse Kraft erlahmt sind. Für einen allgemeinen Volksaufstand oder eine Revolution braucht man keine Panzer, keine Mörser und Kanonen und keine schwere Artillerie. I don't think even the tanks and the aircrafts will work for a general rise-up. Not mortars, not tanks. Войны часто имеют объяснение религиозное, но никогда не имеют причину религиозную. Kriege, erwidert der russische Militärexperte Alexander Golz und lächelt dabei ein wenig ironisch, weil er einen marxistischen Lehrsatz zitiert, Kriege werden oft als religiös erklärt, aber einen religiösen Grund haben sie nie. Dafür aber haben sie meist einen handfesten ökonomischen Hintergrund und dies war auch hier der Fall, bis hinunter zum einfachen sowjetischen Soldaten. Ungerührt erinnert sich noch heute der damalige Fallschirmjäger Juri Klimenko. Diejenigen Einheiten, die sich öfters zu Einsätzen gemeldet haben, hatten größere Chancen, etwas, sagen wir, dazu zu verdienen. Also im Klartext, die konnten plündern. Denn in den afghanischen Dörfern, wo wir gearbeitet hatten, dort, ja, naja, dort brauchten die Bewohner die Sachen anschließend nicht mehr. Wenn also unsere Einheit nach so einem Einsatz wieder ins sogenannte Winterquartier, in die Basis zurückkam, bei uns war das der Flughafen von Kunduz, dann gingen wir sofort zu unseren Kutschern, den Transportfliegern, die uns den Wodka aus der Heimat lieferten. Und das war damals der Wechselkurs. Für einen erbeuteten Doppeldeck-Kassettenrekorder von uns gab es 8 Flaschen Weizenwodka von denen. Seine Sicht der Dinge, sozusagen aus der Vogelperspektive, hat jetzt im Abstand von 25 Jahren auch Karen Karagisyan, einst außenpolitischer Mitarbeiter im Zentralkomitee der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Karagisyan, in den 80er Jahren auch enger Berater des letzten sowjetischen Staatsoberhaupts Michail Gorbatschow, macht eine nachdenklich stimmende Bilanz auf. Dieser Krieg hat zwei Seiten gehabt, eine politische und eine militärisch-wirtschaftliche. Soweit ich weiß, hat unser Land dieser Krieg jährlich 6 Milliarden Rubel gekostet. Aber das Schlimmste waren natürlich die Opfer, die Menschen. Praktisch 14.000 gestorben, aber Zehntausende, vielleicht Hunderttausende wurden Krüppel. Ich spreche nicht mehr von psychologischen Faktoren. Damals hat man das erst entdeckt. Früher hat man daran überhaupt nicht gedacht. Soldat ist Soldat, er geht in den Krieg, er muss entweder verteidigen oder angreifen, wird getötet, sieht Mord, sieht Tod. Das hat man gespürt, wenn die Soldaten aus Afghanistan kamen, wie sie psychologisch auch gelitten haben. Und außerdem, es wurde klar, die Russen haben ja auch ihre Partisanen im Zweiten Weltkrieg gehabt, dass der Partisanenkrieg, in diesem Fall Volkskrieg, nicht zu gewinnen ist. Hannes Adomeit, außen- und sicherheitspolitischer Experte bei der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik, geht bei seiner Bewertung des Afghanistan-Abenteuers noch einen Schritt weiter. Er findet, bezogen auf den weiteren inneren Prozess innerhalb der Sowjetunion vor allem, dass diese beiden Fehlschläge, nämlich in Europa Nachrüstung und in Afghanistan das sogenannte revolutionäre Engagement und die Zusammenarbeit mit den revolutionären Bewegungen, dass diese beiden Fehlschläge sehr dazu beigetragen haben, dass in die Wege zu leiten, das als das neue politische Denken bezeichnet worden ist. Und es ging darüber hinaus dann eben in eine grundsätzliche Kritik des außen- und sicherheitspolitischen Ansatzes der Sowjetunion, wenn es nämlich zutrifft, dass es nicht möglich ist, militärische Macht in politischen Einfluss umzumünzen. Wozu ist es dann gut, diese erheblichen Gelder in die Rüstung zu stecken? Für die weitere Entwicklung, speziell in Afghanistan in den 80er und 90er Jahren, zieht Adomeit allerdings schlechte Noten heraus und vergibt sie sowohl an die damalige Sowjetführung als auch an die USA, die von Anfang an auf den antisowjetischen Widerstand in Afghanistan gesetzt hatten. Dies, so Adomeit, hatte zum Ergebnis, dass die radikal-islamistischen Strömungen, dass die Auftrieb bekommen haben, im Zuge eben des Kampfes gegen die Invasoren und natürlich, das ist der zweite Gesichtspunkt, dass die USA auch zum Entstehen der Taliban beigetragen haben. Denn sie haben ja dann über Pakistan im Rahmen des Ost-West-Konfliktes diese religiösen, auch fundamentalistischen Strömungen mit Waffen unterstützt. Sie haben also zusammen praktisch mit der Sowjetunion zu diesem Problem beigetragen, mit dem wir heute alle konfrontiert sind. It is entirely true that this was a war that was fought with our gold, but with their blood. Dies ist die volle Wahrheit, dass dieser Krieg mit unserem Gold ausgefochten wurde, aber mit ihrem Blut. Frank Anderson nennt sich der Mann, der dies sagt. Er muss es eigentlich wissen, denn er war damals für Afghanistan zuständig und er war Mitarbeiter im amerikanischen Geheimdienst CIA. Das war Hintergrundpolitik. Heute Geschichte aktuell. Vor 25 Jahren Moskaus blutige Wunde. Die Sowjetarmee marschiert in Afghanistan ein. Eine Sendung von Robert Bark. Morgen in Hintergrundpolitik nach der wiederholten Präsidentenwahl. Wie stabil ist die Zukunft der Ukraine?